ob halb so groß. Sample schneiden Frames, wir bauen sie los. Ein Fenster glättet, Leak, es wird klein. Overlap, jetzt fügt alles wieder ein. Wir sind die CIA, oh, oh, oh. Wir sind die CIA, oh. Operator, Spektrum klar, wenn Moves in der Mitte, hilf zurück, Zeitdomäne wahr. Wir sind die CIA. Analyst, Kühl, Sequenz, Seed, Null Tip, bis 33 Kanäle, Bandbreite, Tip, rein Eis, K-Zähle, 100 Frame, Sprung, Protokoll, V-Haftung, Beweis gesichert, Handwindow, Norm, Divide, ey, Ola, macht frei, Rauschen wird zur Botschaft, Karriere spricht dabei. Wir sind die CIA. Technician, Captor, Film, Boost, If Dollar, Injector, XE, überwachte MS-Hop, Index, erhöht Mutex, schützt die Parameter. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. Wir machen hörbar, was verborgen war. Achten auf den Tischsignal als Beweis, der Fall ist frisch. Wir sind die CIA. Überwacht, Armex Hop Index erhöht, Mutex schützt die Parameter. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. Wir machen hörbar, was verborgen war. Votum, K-Verhaftung, Akten auf dem Tisch, Signal als Beweis, der Fall ist frisch. Wir sind die CIA. Agent, bis Ende Beweise gesichert, locker Eintrag abgeschlossen, Ende der Übertragung. Wir sind die CIA.